Tedesco on the track. Nach dem Nightmare kommt das Erwachen. Schieb keine Filme, wir klären die Sache. Punkt Mitternacht, Ecke Eldner. Krieg der Welten, aber keiner war da. Die Soko schießt Pics wie ein Foto. Blut rein und raus, warte Loco. Klatsche die Rapper wie ein Bongo. Sieh dir diese Hände an, Konjo. Kompromisslos, sag, was ist los? Image hier, Image da, sag mir, bist du's? Alle ticken Dickstoff, verteile nur Missgunst. Sound für die Nacht gemacht wie Diskos. Dann nur immer noch aus einem Mario-Film. Kille Dres Puntos, sale, sale. Schmutziges Geld, money, money. Schnelles Geld, dale, dale. Dunkle Zeiten, sowas kommt schon mal vor. Kommt schon mal vor. Halte die Leute fern von diesem Ort, denn der Teufel dreht seine Runden dort. In einer Zeit ohne YouTube und Facebook schaut ich MTV in meiner alten Hood. Gönn mir kein bisschen Ruhe, launder putzt keine Schuhe. In einer Zeit ohne YouTube und Facebook schaut ich MTV in meiner alten Hood. Gönn mir kein bisschen Ruhe, Launder putzt keine Schuhe. Wir wird Launder zerstören. Unsinn, genug gequatscht. Wir haben es zu etwas gebracht. Willst du wieder Zigarettenschnurr essen? Oder du, willst du wieder Schuhe putzen? Launder putzt keine Schuhe. Weihnacht steigt aus meinem Sarkophag. Eltern Nightmare, der Albtraum wird wahr. Bei meinem Namen, ich bleib eisenhart. Gegen das Gelaber der ganzen Ratten. NRW, Ruhrpott, Strat, das Wappen. Leben in der Dunkelheit, verfolgt von Schatten. Wo die Träume einfach verblassen. Ihr könnt die Lieder lieben oder hassen. Dazwischen gibt es eh nix. Fang die Kombo, Uppercut, Drehkicks. Deutsche Rapper putzen jetzt mein Schuh, Holmes. Zock sie ab, genau wie Daniel Lugo. Sag, was machst du in meinem Viertel, Bhutan? Das hier ist die Lotto Luca. In einer Zeit ohne YouTube und Facebook schaut ich MTV in meiner alten Hood. Gönn mir kein bisschen Ruhe, Launder putzt keine Schuhe. In einer Zeit ohne YouTube und Facebook schaut ich MTV in meiner alten Hood. Gönn mir kein bisschen Ruhe, Launder putzt keine Schuhe.